Hallo zusammen, ich bin's, der Jürgen. Ihr kennt mich vielleicht von Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Und keine Angst, ich werde jetzt hier nicht anfangen und irgendwelche Regeln erklären oder irgendwas. Aber wir waren neulich zu Gast, also wir, das sind der Dominik, der Philipp und ich, bei einem Filmdebattier-Podcast, der nennt sich Cinematic Smash Bros. Und das war ein Riesenspaß. Und da ist jetzt gerade am 6. August die Folge dazu online gegangen und ich würde euch allen tunlichst empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ich spiele euch mal ganz kurz ein kleines Appetithäppchen ein und dann sage ich euch hinterher, wo ihr das anhören könnt. Was ich gleich mal vorweg nochmal sagen muss, dadurch, dass ihr ja was mit Geschichte macht, habe ich ja die Fragen ja entsprechend auch ausgerichtet. Ein großer Fehler. Ja. Also es ist nicht die, wir haben jetzt nicht nur fünf Fragen, die sich mit Alf beschäftigen. Oh. Boah, vielleicht kommt da nochmal eine oder vielleicht, so. Vielleicht sollten wir auch nochmal kurz klarstellen, wir machen zwar was mit Geschichte, aber wir haben überhaupt keine Ahnung. Das Konzept ist ja, dass wir keine Ahnung haben. Das ist vielleicht an der Stelle nochmal wichtig. Okay. Ja, das ist gut, dann können wir mal schauen, wie viel Ahnung ihr habt. Ja, aber dank meiner Spontanität wird es sicher toll. Ich glaube auch, das wird super. Na gut, dann fangen wir doch mal an mit Runde 1. Round 1. Fight. Ja gut, genau. Also ihr habt irgendwas mit Geschichte zu tun. Das heißt, ihr beschäftigt euch ja zumindest schon mal mit so Sachen, ob da vielleicht manche Sachen in Filmen nicht so passen. Also euch fällt wahrscheinlich auf in Spartakus, dass dann irgendjemand eine Rolex trägt und die da nicht reinpasst, weil ihr euch denkt, ah, im alten Rom, da gab es noch keine Rolex, die kam doch erst im Spätmittelalter. Das kann doch gar nicht sein. Von daher die Frage, welcher Film leidet am meisten unter historischen Unachtsamkeiten? Und der Philipp, der darf mal anfangen mit einem Opening Statement. Nein, das wird der Philipp jetzt nicht machen, denn wenn ihr nämlich seine Antwort hören wollt und vielleicht auch noch die von Dominik oder von mir, dann müsst ihr schon rüber zu cinematicsmashbros.podigy.io. Keine Ahnung, ob das jetzt sinnvoll ist, hier irgendwie eine URL zu diktieren, aber ich packe euch auf jeden Fall auch den Link irgendwie noch zur Beschreibung von dieser Audiodatei in die Shownotes, ins MP3. Ich schreibe es euch per Brief, schicke euch einen Fax, was auch immer. Ihr werdet es finden, ich bin überzeugt. Ciao.